NDR Info. Das Hörspiel. Hans Magnus Enzensberger ist am 11. November 90 geworden. Einer der letzten großen deutschen Intellektuellen hat für uns seine ganz persönliche Wundertüte geöffnet und uns an seinen launigen Einfällen, Betrachtungen, Reflexionen teilhaben lassen. So und nicht anders geht es zu in unserem Gehirn, einem undisziplinierten Organ, das sich an keine Reihenfolge hält, ohne Inhaltsverzeichnis auskommt und keine Chronologie kennt. Es folgt jetzt der zweite Teil von Enzensbergers Album, das Christiane Ohaus für den Funk bearbeitet und inszeniert hat. Munder. Ich will mit alledem nur sagen, ihr habt es nicht mit einem Tagebuch zu tun, sondern mit einem Capriccio, einem Quodlibet, einem Potpourri. Besser gesagt, mit einem Album. Hörcollage nach dem gleichnamigen Buch von Hans Magnus Enzensberger. Bearbeitung Christiane Ohaus. Zweiter Teil. Mit einem Mixtum Compositum, einem Commonplace Book. Oder schlicht und einfach mit einem allgemeinen Brouillon. Bin ich verständlich? Capriccio. Capriccio. Quodlibet. Quodlibet. Quodlibet. Besser gesagt. Potpourri. Potpourri. Mixtum Compositum. Mixtum Compositum. Mixtum Compositum. Commonplace Book. Commonplace Book. Oder schlicht und Commonplace einfach. Commonplace Book. Allgemeines Brouillon. Das große Brouillon. Das sich selbst verschlingen will. Das Gemischte, die absolute Kladde. Das Entwürfegewimmel. Der Haufe Unreines, von dem nichts mehr nach außen drängt. Reflexe und Motive, die übereinander herfallen und sich ausschließen. Beziehungen und Entsprechungen entfalten nur in der Unordnung ihren Reichtum. Bodo Strauß. Vom Aufenthalt. Es hängt von unseren schöpferischen Fähigkeiten. Erinnerung an einen Tumult. Das Gedächtnis, ein Sieb. 1968, eine Jahreszahl, in der sich das Imaginäre eingenistet hat. Ein Gewimmel von Reminiszenzen, Allegorien, Selbsttäuschungen, Verallgemeinerungen und Projektionen hat sich an die Stelle dessen gesetzt, was in diesem atemlosen Jahr passiert ist. Die Erfahrungen liegen begraben unter dem Misthaufen der Medien, des Archivmaterials, der Podiumsdiskussionen, der veteranenhaften Stilisierung einer Wirklichkeit, die unter der Hand unvorstellbar geworden ist. Mein Gedächtnis, dieser chaotische, delirierende Regisseur, liefert einen absurden Film ab, dessen Sequenzen nicht zueinander passen. Der Ton ist asynchron. Ganze Einstellungen sind unterbelichtet. Das Gedächtnis ist immer asynchron. Manchmal zeigt die Leinwand nur Schwarzfilm. Vieles ist mit wackelnder Handkamera aufgenommen. Die meisten Akteure erkenne ich nicht wieder. Auf einem Zuckerfeld in Camagüey sehe ich 20 winzige Figuren mit großen Messern in der Hand, die nicht wie Kubaner aussehen. Sie machen einen erschöpften Eindruck. Wahrscheinlich sind sie zu müde, um darüber nachzudenken, wozu der viele Zucker eigentlich gut sein soll. Dann eine alte Fabrikhalle, deren Boden mit Matratzen ausgelegt ist. Wahrscheinlich Berlin-Moabit. In exotische Lumpen gekleidete Personen blicken auf drei Schwarz-Weiß-Fernseher, die gleichzeitig laufen, aber ohne Ton. Auf einem der Bildschirme zuckt es psychedelisch, auf einem anderen erscheint eine Waschmittelreklame, auf dem dritten sind brennende Menschen zu sehen. Schnitt. Friedliche Sonntagsspaziergänger in den Ruinen von Angkor Wat, einer Tempelstadt in Kambodscha. Hunderte von komplizierten Statuen, von tropischer Vegetation umwuchert, erstickt, zertrümmert. Dann ein Cocktail im Palast des Prinzen Sihanouk. Irgendein Straßenmarkt, der Eingang zu einem Bordell, eine alte Frau. Plötzlich sind Sirenen zu hören. Eine Gasse in Paris, nachts. Das Straßenpflaster glänzt im Regen. Die Stadt scheint völlig ausgestorben, als wäre der Belagerungszustand verhängt worden. Dann eine Reihe von Palmen. Daneben ein koloniales Holzhaus, über dessen Strohdach ein Wolkenbruch niedergeht. Die Kamera fährt auf die offene Veranda zu. Man hört, wie der Regen auf das Dach trommelt. 8 muskulöse Indios auf wackeligen Stühlen, die rauchen und vor sich hin dösen. Sie können weder lesen noch schreiben und sie begreifen nicht, wie sie nach Papeete, Tahiti geraten sind. Ein korrekt gekleideter Herr mit melancholischem Gesichtsausdruck erklärt mir, dass sie auf Gelder, Papiere, Zusicherungen und auf ein Flugzeug warten, das sie nach Paris bringen soll. Der Mann ist Senator. Er heißt Salvador Allende. Außerhalb Chiles hat kaum jemand von ihm gehört. Seine Schützlinge sind die letzten Überlebenden von Che Guevaras bolivianischer Expedition. Schnitt. Ein Frühlingstag auf dem Land, Birkenwälder, Spaziergänger mit Hunden. Im Hintergrund eine Datscha, vorn ein überwuchertes Grab. Im Off hört man russische Stimmen, eine Ziege läuft durchs Bild. Dann eine Station der Moskauer Metro, Streit mit einem Betrunkenen, die Miliz wird geholt. Auf dem Rest der Filmrolle nur noch tanzende Flecken. Ein erschossener Mann auf einem Parkplatz, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Ausschnitt aus einer Sitzung in einem verräucherten Hinterzimmer. Das Gebäude des Alliierten Kontrollrats in Berlin, das seit 1948 leer steht. Davor die üblichen Wasserwerfer, die üblichen Verhaftungen. Schwarzfilm. Je länger ich mir das Material ansehe, desto weniger begreife ich. Ich begreife nicht, wie in 365 Tagen überhaupt so viel passieren konnte. Es ist, als wäre der Regisseur, das heißt der Betrachter, dauernd von einer gewaltsamen Bewegung mitgeschleift worden. Die Bilder springen in Zeit und Raum hin und her. Wirre Geräusche, Landungen, Schüsse in Wohnzimmern, Slogans, Schreie, Gedächtnislücken. Und doch muss an den Klippstellen dieses Films etwas entstanden sein. Es wurde gehandelt, intrigiert, Erfindungen wurden gemacht, Gedichte sind aufgetaucht, Resolutionen, Verbrechen. Es gibt Leute, die das alles säuberlich auf Flaschen abfüllen und Memoiren draus machen. Mir ist dieses Verfahren schleierhaft. Dann Prag. Ich war damals, glaube ich, 3 oder 4 Mal in Prag. Ich erinnere mich an die schweren eisernen Läden vor den Türen und Fenstern der Altstadt, an verrostete Schlösser, an riesige Schlüssel, an dunkle Kirchen, an Fassaden, von denen der Mörtel fiel, an Ausländerhotels, Mädchen, die für Devisen jederzeit zu haben waren, Geheimpolizisten, konspirative Gespräche. Aber war das nicht früher? Wann? 1962? 1964? 1967? Die Prager Bilder sind fast alle doppelt belichtet, schwer zu datieren. Man müsste in alten Postkarten wühlen, Zeitungsausschnitte sammeln, Biografien rekonstruieren. Nur die eisernen Läden blieben dieselben. Die Kneipen, aus denen schon am Vormittag Betrunkene stolperten. Die Korridore, in denen der stalinistische Kadaver vor sich hin faulte. Die Steine auf dem jüdischen Friedhof, die rasselnden Straßenbahnen aus der Vorkriegszeit, die Villen der Kollaborateure von damals und von heute. Wann war das? Der todkranke Dichter sitzt heute noch in der Küche und tippt sein Buch, das niemals gedruckt werden wird. Die Spitzel stehen immer noch vor dem Haus. In der verwahrlosten Brauerei lehnt nach wie vor der entlassene Philosoph in seiner schmutzigen Gummischürze an den Bierfässern und Dubček trägt seine abgeschabte Aktentasche mit dem Pausenbrot in die Registratur einer hoffnungslosen Forstverwaltung. Da gibt es nichts zu datieren. Damals allerdings sind die verbotenen Sätze auf die Straße gegangen. 2000, 20.000, 200.000 Worte. Umzüge, Resolutionen, auch hier. Intrigen, Machtkämpfe, Gerüchte, fiebrige Erwartungen, elementare Wünsche. Aber was hatte diese rasende Bewegung mit den anderen rasenden Bewegungen zu tun, mit den Scharaden von Paris und Berlin, der bleiernen Idylle von Peredelkino, der Irrfahrt der bolivianischen Guerilleros rund um die Welt, dem Feuersturm am Mekong-Fluss? Alles und nichts. Es war nicht möglich, das alles gleichzeitig zu verstehen, sich einen Vers darauf zu machen, es auf den Begriff zu bringen. Die Widersprüche schrien zum Himmel. Jeder Versuch, den Tumult intelligibel zu machen, endete notwendig in ideologischem Kauderwelsch. Die Erinnerung an das Jahr 1968 kann deshalb nur eine Form annehmen, die der Collage. Wahrscheinlich. Potsch, potsch. Potsch. Maremagno. Potsch, potsch, Maremagno. Salmagundi. Salmagundi. Olia Patrida, Kuddelmuddel, Sammelsurium, Ragu. Olia Patrida. Schlicht und einfach. Kuddelmuddel, Sammelsurium, Ragu. Miscellane. Olia Patrida. Gleich hab ich's. Also, mit einem Wort, es ist ein Zibaldone, ein Medley, ein Farago. Kurz und gut. Und damit fertig. Es ist ein Scrapbook. Oder ist das zu hoch gegriffen? Man kann nie wissen. Aber glauben. Ein bisschen was von Marx und Engels. Lieben wird uns der demokratische, rote oder selbst kommunistische Mob doch nie. Abgesehen davon gefällt mir die öffentliche authentische Isolation, worin wir zwei, du und ich, uns befinden. Sie entspricht ganz unserer Stellung und unseren Prinzipien. Das System wechselseitiger Konzessionen, aus Anstand geduldeter Halbwahrheiten und die Pflicht, vor dem Publikum seinen Teil Lächerlichkeit in der Partei mit all diesen Eseln zu nehmen. Das hat jetzt aufgehört. Wir haben jetzt endlich wieder einmal, seit langer Zeit zum ersten Mal, Gelegenheit zu zeigen, dass wir keine Popularität, keinen Support von irgendeiner Partei, irgendwelchen Landes brauchen. Und dass unsere Position von dergleichen Lumperei total unabhängig ist. Wie passen Leute wie wir, die offizielle Stellungen fliehen wie die Pest, in eine Partei? Was soll uns, die wir auf die Popularität spucken, die wir an uns selbst irre werden, wenn wir populär zu werden anfangen, eine Partei? Das heißt, eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält. Wirst du dich nur irgendein Business anzufangen? Grau, mein Freund, ist alle Theorie und nur das Business ist grün. Ich bin leider zu spät zu dieser Einsicht gekommen. Letzten Endes verteidigt Engels das Autoritätsprinzip mit der Behauptung, dass es für die materiellen Produktionsbedingungen der industriellen Gesellschaft notwendig sei. Er setzt die wissenschaftlich-technologische Entfaltung der menschlichen Produktivkräfte absolut und schließt, dass diese aus der Natur freigesetzten Kräfte den Menschen einem wahren Despotismus unterwerfen, der von aller sozialer Organisation unabhängig ist. Engels geht darin bis zur äußersten Konsequenz. Er sagt voraus, dass in einer künftigen sozialistischen Gesellschaft die Autorität nicht verschwinden, sondern nur die Form wechseln werde. Und er schreckt nicht davor zurück, über die Fabriken des Sozialismus ein Motto zu setzen, das die Höllenvision Dantes paraphrasiert. Der Kommunismus taugt nur als Instrument der Negation. So wie der Inquisitor sagt, man zeige dem Beschuldigten die Instrumente. Aber wenn es beim Vorzeigen nicht bleibt, sind die Folgen tödlich. Wir wollten das Beste, aber es kam wie immer. Viktor Tschernomyrdin. Djulo Iljes. Ein Satz über die Tyrannei. Sie horcht dich aus, du entgehst ihr nicht. Gefangener bist du, Wärter zugleich. Dein Tabak schmeckt nach ihr, deine Kleider riechen nach ihr. Dein Hirn ist voll von ihr. Dir fällt nur ein, was ihr einfällt. Du möchtest sehen. Du siehst nur das, was sie fantasiert. Wie ein Waldbrand ist sie, entstanden aus einem Zündholz. Du hast es weggeworfen, doch zertreten hast du es nicht. So umzingelt sie dich in der Fabrik, auf dem Feld, zu Haus und du weißt nicht mehr, was Leben ist. Brot, Fleisch, Liebe, Verlangen, nicht was ausgebreitete Arme sind. Die Handschellen, die er trägt, schmiedet der Sklave sich. Wenn du isst, mästest du sie. Für sie zeugst du dein Kind. Denn wo sie ist, ist jeder ein Kettenglied. Du stinkst nach ihr. Du selbst bist die Tyrannei. Du gehst blind wie die anderen, ein Maulwurf im Licht. In deiner engen Zelle, in deiner Wüste bist du allein. Denn wo die Tyrannei ist, dort ist alles vergeblich. Auch das getreueste Wort, auch der Satz, den ich schreibe. Denn von Anfang an wacht sie an deinem Grab, die Tyrannei. Sie bestimmt, wer du warst. Noch dein Staub wird ihr dienen. Aus dem Ungarischen von Georgi Dalosch. Und Hans-Magnus Enzensberger. Danilo Kisch, Ratschläge für einen jungen Schriftsteller. Behalte folgende Maxime immer im Sinn. Wer das Ziel erreicht, verfehlt alles Übrige. Kümmere dich nicht um Wirtschaft, Soziologie, Psychoanalyse. Schenke den Propheten keinen Glauben, denn du bist ein Prophet. Sei kein Prophet, denn der Zweifel ist deine Waffe. Setze nicht auf den Augenblick, denn du würdest es bereuen. Setze nicht auf die Ewigkeit, denn du würdest es bereuen. Nimm die Auszeichnungen, die die Fürsten dir verleihen, mit Gleichgültigkeit entgegen, aber tue nichts, um sie zu verdienen. Entwirf kein politisches Programm. Entwirf überhaupt kein Programm. Du gehst aus vom Magma und vom Chaos der Welt. Glaube nicht an die Unsterblichkeit des Schriftstellers. Das sind Professoren-Dummheiten. Zum Thema der engagierten Literatur bleibst du stumm wie ein Fisch. Dieses Feld überlässt du den Professoren. Sei nicht tragisch, denn das ist komisch. Lass die Komödie beiseite, denn die Bojaren sind es gewohnt, dass man sie unterhält. Denke nicht, dass die Schriftsteller das Gewissen der Menschheit sind. Du hast zu viel Gesindel gesehen. Politik in einem Werk der Literatur ist wie ein Pistolenschuss mitten in einem Konzert. Eine Grobheit, aber sie macht gebieterisch auf sich aufmerksam. Stendhal, die Kartause von Parma. Ein Gehirn, das zu klein ist, um zu begreifen, wie klein es ist. Kopfnuss von Raphael Courtoisie. Die Neurologie kann nicht erklären, warum der Kern der Nuss einem Gehirn gleicht. Warum einem Gehirn? Der Schein trügt, werden Sie sagen. Zufall, werden Sie sagen, die orthodoxen Neurologen. Die Nuss sieht aus wie ein Gehirn, werden die Neurologen sagen, aber sie ist kein Gehirn. Sie ist nur die Frucht des Nussbaums. Sie werden die Nuss aufbrechen, den Schädel der Nuss, die Schale. Mit dem Fleisch der Nuss in der Hand werden die Neurologen lächeln und sagen, seht ihr? Abfällig. Und dann beißen sie ein Stück ab. Ein Stück vom Gehirn, ein neuronales Scheibchen der Nuss. Die Nüsse denken. Sie sind Köpfe, Köpfe ohne Leib. Kleine Gehirne der Natur, dazu geschaffen zu denken und weiter nichts. Ohne die Unannehmlichkeiten des Leibes, ohne das affektive Joch des Willens, ohne den ominösen Käfig der Furcht, ohne Begierde und ohne Haar. Die Neurologen sind unfähig, dieses Denken zu verstehen, die beständigen und festgefügten Ideen der Nüsse, die keine Zerstreutheit und keine Angst kennen. Der Schädel der Nuss braucht keine Öffnungen, um sich zu konzentrieren. Er hat nur eine äquatoriale Naht, die sich auftrennen lässt, um das Gehirn zu verschlingen. Wer eine Nuss ist, isst ihre Gedanken, die vollkommenen, winzigen Gedanken der Schönheit. Die Nuss hat weder Ohren noch einen Mund, der sie ablenken könnte. Die Neurologen verstehen nichts. Und die Nüsse schweigen sich aus. Schon als Kind begreifen wir, dass das Wichtigste an einem Text das ist, was nicht gesagt wird. Drei Arten der Lektüre. Von Joubert, einem französischen Moralisten, wusste Chateaubriand in seinen Memoires d'Outre-Tombe zu berichten, dass dieser Autor, wenn er las, aus seinen Büchern alle Seiten riss, die ihm missfielen. Auf diese Weise verschaffte er sich eine Bibliothek nach seinem Geschmack, deren Bände derart ausgehöhlt waren, dass die Einbände um den Buchblock schlotterten. In Santiago de Chile lebte vor einigen Jahrzehnten ein verkannter Dichter, der überall zu lesen pflegte, wo er stand und ging. Auf der Straße fiel er nicht nur auf, weil er Passanten und Fahrzeuge ignorierte, sondern auch, weil er eine Spur von Papierfetzen hinterließ. Er zupfte nämlich aus dem Buch, das er in der Hand hatte, jedes Mal, als wäre es Unkraut, die Seite, die er eben gelesen hatte. In der Gewissheit, dass das Feld der Literatur unendlich groß war so dass es nicht nötig wäre, auf das Gelesene zurückzukommen. In München gab es einen Betrieb, der in der Filmproduktion tätig war. Dort arbeitete ein Mann, der mit einer riesigen Tasche zur Frühschicht kam. Er brachte aber nicht, wie die Kollegen, seine Brotzeit, sondern seine Lektüre mit. Ob das Kants Kritik der reinen Vernunft, ein Comic oder ein Handbuch der Astronomie war, galt ihm gleich. Selbst in der Dunkelkammer schaltete er in den Pausen, die der Entwickler ihm ließ, das Licht an, um zu lesen. Niemand wusste, warum er die Seiten mit dem Bleistift neu nummerierte, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, sodass die Zahl 1 am Ende des Buches zu stehen kam. Er gab ohne weiteres zu, dass er sich von dem, was er gelesen hatte, absolut nichts merken konnte. Offenbar gab sich dieser Leser einer eigentümlichen Form der Meditation hin. Oder er betete zu einem Gott, der nur ihm bekannt war. Selig ist, der da lieset. Offenbarung 1, Vers 3. Ich glaube weder an Lehre noch an Universitäten. Ich glaube an Bibliotheken. Die ideale Ausbildung besteht in meinen Augen darin, dass man sich 10 Jahre lang in eine Bibliothek setzt, ein Buch nach dem anderen liest und auf diese Weise allmählich zu Sinn und Verstand kommt. Ray Bradbury. Joey Gallo, Mafioso und Autodidakt, ein Straßengangster von geringer Schulbildung, verbrachte seinen Gefängnisaufenthalt hauptsächlich damit, die Werke von Freud, Reich, Nietzsche, Plato, Spinoza, Kant, Voltaire, Pascal, Keats, Thomas von Aquin, Sartre und anderen zu lesen und zu exerpieren. Was die Natur nicht gibt, kann Salamanca euch nicht bieten. Lo che natura non dà, Salamanca non presta. Inschrift am Tor der Universität. Randnotiz eines vergesslichen Lesers. So merkwürdig es mir vorkommt, ich scheine tatsächlich einige Jahre an einer deutschen Universität zugebracht zu haben. Und nicht nur das. Ich habe sogar ein halbherziges Studium der Germanistik absolviert. Als Beweisstück dient mir ein längst vergilbtes Exemplar der Annalen der deutschen Literatur. Herausgegeben von einem Professor namens Heinz Otto Burger, der schon 1941 mit einem bräunlich angehauchten Werk hervorgetreten ist, Die deutsche Sendung im Bekenntnis der Dichter, von deutscher Art in Sprache und Dichtung. Sein berühmtester Schüler war der frühere SS-Hauptsturmführer Hans Schwerte, der nachmals, als er es zum Doppelgänger seiner selbst gebracht hatte, zum Rektor der Technischen Universität Aachen befördert wurde. Solche Karrieren waren in der Bundesrepublik keine Seltenheit. Mit einer mir heute ganz unbegreiflichen Gier habe ich dieses Werk in den frühen 50er Jahren offenbar von vorn bis hinten durchgelesen und, weil ich kein Geld hatte, um mir ein solides Lexikon zu kaufen, mit lauter Bleistiftanmerkungen vollgekritzelt. Glücklicherweise ist mir dieser sinnlose Wissensdurst bald abhanden gekommen. Seitdem erfreuen sich die Bücher in meinem Regal einer Unschuld, die durch keinen Kugelschreiber befleckt ist. Hier und da ragt ein gelber Zettel aus dem Band oder eine Postkarte, ein Flugbillett, eine Quittung hat sich zwischen die Seiten verirrt. Ich sehe gar nicht ein, warum ich mir alles merken sollte, was da geschrieben steht, und schon gar nicht habe ich das Bedürfnis, den Verfassern, die sich diskret auf ihren schmalen Platz an der Wand zurückgezogen haben und höflich schweigen, mit Ausrufezeichen, Unterstreichungen und Einwürfen heimzuleuchten. Nichts erscheint mir vielsagender als ein weißer Buntsteg, ein leeres Vorsatzpapier oder ein jungfräulicher Schmutztitel. Wackert. Diese Satzanweisung eröffnet dem geneigten Leser genügend Raum, um sich eine Pause zu gönnen und sich bei der Lektüre allerlei zu denken. In einer Katastrophe wohnen. Paul Erdős, 1913 von jüdischen Eltern in Budapest geboren, der zu den größten Zahlentheoretikern des 20. Jahrhunderts gehört, musste vor den Nationalsozialisten fliehen und führte seitdem ein Nomadenleben. Seine sämtlichen Habseligkeiten, die vor allem aus mathematischen Manuskripten bestanden, führte er in einer Reisetasche mit sich. Er starb 1996 in Warschau. Seine Grabschrift hat er selbst formuliert. Sie lautet: Endlich kann ich nicht mehr dümmer werden. Endlich kann ich nicht mehr dümmer werden. Karma is a bitch. New Yorker Volksweisheit. Ricordi di Laura. Es seien Mond und Jahr gebenedeit. Da Amor mich zum ersten Mal versierte. In solcher Majestät mein Herz erschreckte. Dass es in Brand setzt, was rings kalt und hart. Und jene Stunde bleibt mir hochgeschätzt. Wo immer sie zur süßen Ruhe entrückt. Mich liebe, die kein anderer entdeckte. Wie wenig hat ich meiner Kräfte acht. Doch warum haben alle sich getroffen? Um ihren Namen überall zu ehren. Um mich zu stürmen von verschiedenen Seiten. Ein himmlisch Sonnenlicht sah ich sie prangen. Schien es mir so, als spräche sie im Schweigen. Wer reißt den teuren Freund von meiner Seite? Lyrik nervt. Gedicht. Neutrum. Gefürchtete Textsorte, erkennbar an einem linksbündigen Zeilenfall, der rechts weite Teile der Druckseite freilässt. Für die weit verbreitete Abneigung gegen Gedichte gibt es verschiedene Erklärungen. Zu kurz greift wahrscheinlich der Hinweis auf eine Plage, der sich Kinder in der Schule ausgesetzt sehen. Man setzt ihnen Gedichte vor, die sie sich nicht ausgesucht haben, und verlangt von ihnen, dass sie darüber Aufsätze, sogenannte Interpretationen, verfassen. Dies erzeugt einen Widerstand, der in vielen Fällen jahrzehntelang anhält. Weit verbreitet ist auch die Vorstellung, Gedichte seien schwierig. An dieser Mystifikation sind ihre Urheber nicht ganz unschuldig. Tatsache ist jedoch, dass Texte dieser Gattung meistens leichter verständlich sind als Parteiprogramme, allgemeine Geschäftsbedingungen, Mietverträge oder Gebrauchsanleitungen. Im Übrigen irren Menschen, die behaupten, Gedichte seien ihnen fremd. Personen, die keinerlei solche Texte auswendig können, sind extrem selten. Weiterhin bekannte Gedichte sind beispielsweise das Vaterunser, Hänschen klein, die Nationalhymne, I can get no satisfaction, diverse Abzählverse und je nach Geburtsdatum zahllose Schlagertexte, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Erwähnung verdienen einige andere Eigentümlichkeiten dieser Textsorte. Zum einen gibt es schlechterdings nichts, von dem ihre Verfasser, die Dichter, nicht sängen und sagten. In diesem Sinn sind Gedichte im Gegensatz zu den meisten Prosaformen Allesfresser. Im Allgemeinen zeichnen sie sich ferner durch Kürze aus. Gedichte. In Romanlänge sind eher die Ausnahme. Das mindert den Zeitaufwand, der zu ihrer Lektüre erforderlich ist. Die Halbwertszeit von Gedichten ist sehr verschieden. Die meisten verwelken rasch wie ein Veilchenbouquet. Es sind aber auch Fälle bekannt, wo sie ein paar tausend Jahre überstanden haben. Auffällig ist die hohe Produktionsrate von Gedichten, von der jeder Redakteur und jeder Lektor ein Lied zu singen weiß. Es handelt sich, soweit wir wissen, um das einzige Massenmedium, bei dem die Zahl der Produzenten die der Konsumenten übersteigt. Schließlich ist auf die merkwürdige Tatsache zu verweisen, dass Gedichte sich mit den allseits gültigen Marktgesetzen als inkompatibel erwiesen haben. Im Gegensatz zu allen anderen sogenannten Kulturgütern tendiert ihr Handelswert gegen Null. Diese einzigartige Immunität wird von vielen Dichtern beklagt, von anderen hingegen als Privileg betrachtet. Betriebswirtschaftlich ist die Existenz von Gedichten unerklärlich. An Versuchen, sie wenigstens in ihrer gedruckten Form auszurotten, hat es nicht gefehlt. Großverlage und Fernsehsender haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie in ihren Programmen unerwünscht sind. Noch radikaler mutet das Verhalten gewisser Regierungen an, die gegen die Verbreitung von Gedichten gewaltsam vorgegangen sind, offenbar weil sie solche Äußerungen für gefährlich hielten, eine Auffassung, die manchen unbefangenen Betrachter übertrieben anmuten wird. Alles in allem hat sich diese Textsorte jedoch als überraschend zählebig erwiesen. Die Ethnologie ist nach langwierigen Forschungen zu dem Schluss gekommen, dass eine Gesellschaft, in der Gedichte unbekannt wären, nie und nirgends existiert hat. Befürchtungen, dass ihr Aussterben bevorstehen könnte, sind schon deshalb wenig plausibel. Geduld und Ironie, soll Trotzki gesagt haben, seien die stärksten Waffen eines Revolutionärs. Mit größerem Recht könnte man das wohl von einem Menschen behaupten, der Gedichte schreibt. Wortspielzeug. Ein sechseckiger, mannshoher hölzerner Turm, in den auf Augenhöhe 14 horizontal bewegliche, auf Kugellagern gleitende, sechseckige Scheiben eingelassen sind. Diese Zahl entspricht dem Zeilenschema des Sonetts. Die Seitenflächen der Scheiben sind mit je einem Vers bedruckt. Dadurch ergeben sich insgesamt 14 mal 6 Zeilen, die beliebig miteinander kombinierbar sind. Ricordi di Laura. Als Textgrundlage dienen 6 Gedichte von Francesco Petrarca, dem Erzvater der europäischen Sonettkunst. Sein Canzoniere hat jahrhundertelang als Vorbild der Liebesdichtung gegolten. Weil seine Lyrik mit einem begrenzten Repertoire von Metaphern und Wendungen arbeitet, eignet sie sich für ein kombinatorisches Verfahren, wie es hier angewendet wird. Dabei ergeben sich insgesamt 6 hoch 14 Variationen. Das heißt gut 7,8 Milliarden verschiedene Sonette, die zwar nicht das formale Niveau des Dichters erreichen, aber doch Auskunft über seine Obsession geben. Ein zufällig gewähltes Beispiel. Ich liebte immer und ich liebe jetzt. Da Amor mich zum ersten Mal versehrte. Ein fremdes Glühen, das sanfte Licht bewegte. Mich zu 2 Augen band für alle Zeit. Ich glaubte nicht, er hätte so viel Macht, dass er die Festigkeit und Tugend wehrte. Mich liebe, die kein anderer entdeckte. Zu der, die mir der Tugend Beispiel setzt. Gesegnet jeder Klang, den ich erfand. Den Engeln glich er und die Worte klangen. Und des Verlangens und der Tränen band. Ich flehe nicht, denn es kann nicht geschehen, dass meiner Zunge Kraft dazu nicht reichte. Doch soll ein Feuer auch in ihr entstehen. Wortspielzeug. Mit Wörtern spielen, die Sprache tanzen lassen, das kann doch jedes Kind. Ja, aber die meisten verlernen es wieder, sobald sie in die Schule kommen. Und überhaupt gibt es viele Tänze der Sprache, die auf dem Papier gar nicht möglich sind. Um sie auszuprobieren, muss man sich Textobjekte ausdenken, die es leider noch nicht gibt. Ein Fahrrad, dessen Reifenprofil einen Text zeigt, der sich im weichen Boden eines Waldwegs abzeichnet. Ein Gedicht auf Zigarettenpapier gedruckt, das beim Rauchen verbrennt. Eine Rolltreppe, die auf jeder Stufe eine Gedichtzeile zeigt. Ein Reiswolf, der mit Poesie gefüttert wird. Die Schnitzel werden in Flaschen abgefüllt. Ein Bleistift mit je einer Gedichtzeile auf jeder Kante. Im Bleistiftspitzer sammelt sich Lyrik an. Die Tafel eines Augenarztes, die immer kleiner werdende Verse zeigt. Ein Gedicht über die Vergänglichkeit in ein Seifenstück geprägt. Ob das Kunst ist? Auch ein Brummkreisel kann singen. Aber irgendwann hört er auf und fällt um. Ebenso geraten Gedichte, die zu lang sind, leicht aus der Balance. Where artists fear to tread. Kunsthonig. Kunstfehler. Kunststücke. Ob das Kunst ist? Doch. Ich finde, jeder hat das Recht, Liebesgedichte zu schreiben, ganz egal, wie gut oder schlecht sie sein mögen. Glücklich, wer sich bei einem solchen Unterfangen im Stande der literarischen Unschuld befindet. Was heißt und zu welchem Ende studieren wir Liebesgedichte? was uns die Liebesmystik lehrt, wie man das Glück wollüstig mehrt, woran's im Bett nicht fehlen soll, wir Vögeln immer seelenvoll. Warum denn aufs Obszöne schielen? Ich wollte nur aufs Schöne zielen und mich um das Prekäre mühen. Erscheint dir meine Meere kühn? Doch wird sie auch vulgär gescholten, sie hat nur dir, ma chère, gegolten. Mag sein, dass mir Verzeihung ward, geschah doch die Entweihung zart. Weil jeder Vers dir scherzend huldigt, bin ich bei dir, mein Herz, entschuldigt. Gedichte, die von der Liebe handeln, verdanken ihre Beliebtheit wohl der zählebigen Vorstellung, dass die Poesie hauptsächlich dazu da sei, Gefühle auszudrücken. Frauen sind verliebt, Männer haben zu tun. Sprichwort circa 2002. Zwar bestreite ich nicht, dass ich allerhand Gedichtsammlungen veröffentlicht habe, aber keine davon kann es auch nur im Entferntesten mit Petrarcas Produktion aufnehmen. Das liegt vermutlich daran, dass ich kein Spezialist bin. Im Gegenteil neige ich dazu, die Poesie für eine omnivore Kunst zu halten, deren Material nur durch die Möglichkeiten unserer Spezies begrenzt ist, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um politische oder libidinöse, wissenschaftliche oder ganz profane Erfahrungen handelt. Ja, selbst vor spirituellen Anwandlungen ist niemand gefeit. Ich behaupte sogar, dass der Magen dieser Kunst größer ist als der jeder Religion. Warum sollte nicht in ein und demselben Gedicht vom lieben Gott, von einem Massaker in Afrika, vom Quittengelee, von einem Amour fou und von der Astrophysik die Rede sein? Das mag sich allzu vollmundig anhören und wird nicht ganz leicht zu machen sein, aber entspräche es nicht der bizarren Welt, in der wir leben und dem Allerlei, das uns durch den Kopf geht? Mit dem einfachen Leben, wenn es so etwas je gegeben haben sollte, ist es jedenfalls bei uns nicht weit her. Deshalb kann ich leider mit dem 100-prozentigen Liebesgedicht nicht aufwarten. Eine Tirade gegen das Schreiben. Als er aber an die Buchstaben gekommen, habe Teut gesagt, diese Kunst, o König, wird die Ägypter weiser machen und gedächtnisreicher. Denn als ein Mittel für den Verstand und das Gedächtnis ist sie erfunden. Jener aber habe erwidert, o kunstreichster Teut, einer weiß, was zu den Künsten gehört, ans Licht zu gebären. Ein anderer zu beurteilen, wie viel Schaden und Vorteil sie denen bringen, die sie gebrauchen werden. So hast auch du jetzt als Vater der Buchstaben aus Liebe das Gegenteil dessen gesagt, was sie bewirken. Denn diese Erfindung wird der lernenden Seelen viel mehr Vergessenheit einflößen, aus Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittelst fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht also für das Gedächtnis, sondern nur für die Erinnerung hast du ein Mittel erfunden. Und von der Weisheit bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Sache selbst. Denn indem sie nun vieles gehört haben ohne Unterricht, werden sie sich auch vielwissend zu sein dünken, da sie doch unwissend größtenteils sind und schwer zu behandeln, nachdem sie dünkelweise geworden, statt weise. Platon, Phaedros. Auch in Weimar hegte man Zweifel. Überhaupt sind wir Gelehrte und Büchermacher doch eigentlich zu nichts nutze und nur eine Ausgeburt überfeinerter Staaten. Was sind die Menschen für Narren, dass sie für beschriebenes und bedrucktes Lumpenpapier, das doch am Ende nur dazu gut ist, Käse einzuwickeln oder zur Serviette zu dienen, so viel Geld wegschmeißen? Wir Gelehrte sehen uns für viel zu wichtig an. Wir sind Drohnen und Faultiere im Bienenstock. Christoph Martin Wieland zu Karl August Böttiger, 29. November 1795. Thank you. Eine Kette aus Wörtern und Blumen. Übersetzen ist Glückssache. Ein Abenteuer voller Risiken und Chancen. Das folgende Gedicht hat manche solche Verwandlungen erlebt. Es geht auf einen Nahuatl-Text zurück, den Bernardino de Sahagún gerettet hat. Wenige Jahre nach Cortés ging in Veracruz ein junger spanischer Franziskanermönch an Land. Der eine hat eine große Kultur zerstört, der andere hat sie aufbewahrt. Sein Werk, die Historia Universal de las Cosas de Nueva España, ist zwischen 1557 und 1570 entstanden, aber erst 400 Jahre später vollständig veröffentlicht worden. Bernardino de Sahagún hat sie, streng genommen, nicht selbst verfasst. Er war ihr Spiritus Rector, ihr Anstifter und Kommentator. Die eigentlichen Autoren sind die Überlebenden eines Genozids, Söhne aus alten Aztekengeschlechtern, die der Katastrophe entgangen waren. Der Franziskaner hat sie in seine Schule nach Santa Cruz de Tlatelolco gezogen und dort unterrichtet. In ihrer eigenen Sprache schrieben diese Zeugen einer vernichteten Zivilisation unter seinen Augen nieder, was sie von ihren Vätern wussten. Die Historia Universal trägt ihren Namen zurecht. Sie ist die Beschreibung einer Welt mit ihren Mythen und ihrer Geschichte, ihren Gewohnheiten und ihrer Denkweise, mit all ihren Erscheinungen vom Sonnengott bis zum kleinsten Insekt. Bernardino ist damit, lange bevor es diese Disziplin überhaupt gab, zum Begründer der Ethnographie geworden und hat dieser Wissenschaft ein unvergängliches Denkmal gesetzt. Die Niederschrift der Zeugnisse ist aber nicht nur Wissenschaft, sondern auch Poesie. Denn sie setzt sich nichts Geringeres vor als eine zweite Erschaffung der Welt. Aus Wörtern. Als mir eines Tages eine Transkription des Codex Florentinus, der wichtigsten Handschrift der Historia Universal, in die Hände fiel, war ich auf Bernardinos spanische Übersetzung aus dem Nahuatl und auf die englische Version des Urtextes angewiesen. Ein reiches, poetisches Material. Und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, dieser langen Kette von Überlieferungen ein weiteres Glied hinzuzufügen. So ist das Blumenfest entstanden, ein Gedicht in deutscher Sprache, das ich nun in einer weiteren spanischen Metamorphose wieder in sein Ursprungsland Mexiko zurückgebe. Das Blumenfest. Ich schenke Blumen. Ich streue Blumensamen aus. Ich pflanze Blumen. Ich sammle Blumen. Ich pflücke Blumen. Ich pflücke verschiedene Blumen. Ich raufe sie aus. Ich zerreiße Blumen. Ich zerstöre sie. Ich knüpfe Blumen. Ich binde Blumen. Ich mache Blumen. Ich erfinde Blumen. Ich hole sie aus der Luft. Ich mache es so, dass aus den Blumen Sträuße werden. Ungleiche, runde Sträuße, immer größer und größer. Ich mache eine Girlande aus Blumen, ein Laken, einen Strauß, ein Bett aus Blumen, eine Hand. Ich knüpfe sie, ich binde sie, ich versehe sie mit Gras, ich versehe sie mit Blättern, ich mache eine Schlange aus Blumen. Ich rieche etwas, ich rieche sie. Ich sorge dafür, dass einer Blumen riecht. Ich schenke einem Blumen. Ich schenke ihm Blumen. Ich versehe einen mit Blumen. Ich versehe ihn mit einer Schlange, mit einer Kette aus Blumen. Ich versehe ihn mit einer Blumenkette. Ich lege ihm eine Girlande um. Ich versehe ihn mit einer Girlande aus Blumen. Ich bekleide einen mit Blumen. Ich kleide ihn in Blumen ein, ich bedecke ihn ganz mit Blumen. Ich zerstöre einen mit Blumen, ich zerstöre ihn mit Blumen. Ich verwunde einen, verwunde ihn mit Blumen, ich zerstöre ihn. Ich verwunde ihn mit Blumen, mit Trinken, mit Essen, mit Blumen, mit Tabak, mit Kleidern, mit Gold. Ich bezaubere ihn, ich errege ihn mit Blumen, mit Wörtern. Ich bezaubere ihn. Ich sage, mit Blumen liebkose ich ihn. Ich verführe einen. Ich richte eine lange Rede an ihn. Ich bewege ihn mit Wörtern, mit Blumen. Ich versehe einen mit Blumen. Oder ich zerreiße Blumen. Oder ich mache Blumen. Oder ich hole Blumen aus der Luft und ich gebe sie ihm, so dass es ein Fest gibt. Ich höre nicht auf, einem Blumen in die Hand zu geben. Oder ich versehe ihn mit einer Kette, einer Schlange. Oder ich versehe ihn mit einer Girlande aus Blumen, aus Wörtern. Oder ich bezaubere ihn. Oder ich gebe ihm etwas. Oder ich gebe ihm weiter nichts als immer mehr Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Und Blumen. Wer weiß schon, woher die Wörter kommen, die wir im Munde führen? Nicht einmal die gelehrten Etymologen sind sich da so sicher. Abstand. Franzesen. Ballade. Goethe. Behäbig. Goethe. Beileid. Fleming. Bittsteller. Campe. Bürgertum. Fichte. Dampfmaschine. Für 10 der Wörter, die in diesem Absatz stehen, lässt sich mit einiger einsam, Gewissheit sagen, Eiweiß, wer die deutsche Sprache mit ihnen bereichert hat. Das waren die Herren von Zesen, Campe, Wieland, Harsdörfer, Schubert, Stubenberg, Campe, und Luther. Aber wie ist es dabei zugegangen? Vielleicht haben sie nur dem Volk aufs Maul geschaut und manches in die Schriftsprache eingeführt. Auch dies eine Erfindung von Wieland. Andere Ausdrücke hat es, bevor sie im Druck erschienen, nur in der Mundart gegeben, die wiederum erst Philipp von Zesen auf diesen Namen getauft hat. Wo es sich so verhält, muss der präsumptive Urheber als Wortfischer gelten, während andere ganz aus eigenem Antrieb eine Lippe riskiert haben und sich etwas völlig Neues einfallen ließen. Das sind die Wortschöpfer. Auch dafür, dass wir dem Fortschritt nicht sprachlos ausgeliefert sind, bürgen nicht zuletzt die Wortschöpfer. Von Zukunftsmusik scheint als erster Louis Spohr gesprochen zu haben. Weltbürger kann es in Deutschland erst geben, seitdem Sigmund von Birken ihnen einen Namen verliehen hat. Auch die Dampfmaschine und der Fallschirm sind nicht von schlechten Eltern. Sie heißen Lichtenberg und Jean-Paul. Wo wäre unsere Naturwissenschaft, wenn sie nicht wüsste, wie sie heißt? Es war Christian Wolff, der sie getauft hat. Auch Kosmologen und Raumfahrer wären aufgeschmissen, wollten sie uns von ihrem Tun berichten, wenn ihnen nicht das Wort Weltall zu Gebote stünde. Und schon wieder war es Wieland, dem es eingefallen ist. Goethe und Luther, Lessing, Wieland und meinetwegen Jean-Paul, wenigstens ahnen die meisten Deutschen noch, wer sie waren. Aber Friedrich Heinrich Jacobi oder Philipp von Zesen? Nie gehört. Obwohl noch der letzte Winkeladvokat das Wort Vertrag im Munde führt, ohne zu ahnen, wer es erfunden hat. So wenig wie unsere Schriftsteller an einen gewissen Herrn von Stubenberg denken, dem sie wahrscheinlich ihre Berufsbezeichnung verdanken. Und so überleben diese ganz und gar Vergessenen immerhin ein paar Jahrhunderte lang im Gedächtnis, wenn nicht der Literaturwissenschaft, so doch der Sprache. Ein Triumph, der gerade, weil er so anonym ist, den flüchtigen Ruhm vieler anderer in den Schatten stellt. Die schönste Weltordnung ist wie ein aufs Geradewohl hingeschütteter Kehrichthaufen. Der Zilpzalp. Der Fitis, der Feldsperling, Naturwissenschaft, Christian Wolff. Nature, to be commanded, must be obeyed. Francis Bacon. Die Natur versteht ihre Sache besser als wir. Michel de Montaigne. Totenkopfschwärmer. There is no art without fact and no science without fancy. Vladimir Nabokov. Le Monde avant la création de l'homme. Genaueres über die Erschaffung der Welt. Während die Kosmologen annehmen, dass die Erde vor ungefähr 5 bis 4 Milliarden Jahren entstanden ist, gaben sich die Gelehrten früherer Zeiten mit weit geringeren Schätzungen zufrieden. James Ushers Berechnungen aus dem Jahre 1656 ergaben, dass unser Planet am Sonntag, dem 23. Oktober 4004 vor Christus erschaffen wurde. Isaac Newton war damit nicht einverstanden. Er datierte dieses Ereignis auf das Jahr 3470. Späteren Forschern fiel auf, dass es weit ältere Fossilien gab. Auch die Geologen fassten Zeiträume ins Auge, von denen ihre bibelkundigen Vorläufer nichts wissen konnten. Eine Welt ohne Menschen wurde immer wahrscheinlicher. Der Paläontologe Sir Richard Owen zählte eine Reihe von ausgestorbenen Arten auf, darunter auch einige, denen er den Namen Dinosaurier gab. Am Neujahrsabend 1853 gab er ein Bankett im Londoner Kristallpalast. Die Gäste aus Wissenschaft und Politik nahmen in Abguss einer Rekonstruktion Platz, die eine fossile Echse darstellte. Es war der neu entdeckte Iguanodon aus der frühen Kreidezeit. Das lebensgroße Modell bestand aus Zement und Mörtel. Fliesen, gemeißelte Steine, schmiedeeiserne und bleigegossene Details sorgten für ein lebensnahes Ambiente. Obwohl Darwin seine Evolutionstheorie erst 6 Jahre später zum Druck gab, erregte Owens paläontologisches Dinner sogleich großes Aufsehen. Bald wurden die Dinosaurier zu einem Leitfossil der viktorianischen Epoche. Ich muss aufhören, mir Sachen einzubilden. Vergeblicher Vorsatz. Westliche Honigbiene, Apis mellifera. Gemeine Wespe, Vespula vulgaris. Deutsche Wespe, Vespula germanica. Hummel, Bombus. Gemeine Stechmücke, Culex pipiens. Stubenfliege, Musca domestica. Schmeißfliegen, Califoridae. Gemeine Eintagsfliege, Ephemera vulgata. Maikäfer, Melolonta. Die Natur enthüllt sich der Wissenschaft. Geneigt, die Wahrheit lieber zu erobern, als mühsam zu erwerben, wähnte der menschliche Geist nur allzu lange, die Einbildungskraft könne im Studium der Natur und ihrer Erscheinung die Stelle der Beobachtung und Erfahrung ersetzen. Mit voller Wahrheit lässt sich behaupten, dass die Unbekanntschaft mit dem einzig richtigen Wege, um zu positiver und bleibender Erkenntnis zu gelangen, bis ins 17. Jahrhundert fortdauert. Und dass Bacon von Verulam der Erste war, der ihr dadurch ein Ende machte, dass er eine zwar schon von anderen betretene, aber wie es scheint nur instinktmäßig gewählte neue Bahn als die einzig zuverlässige bezeichnete. Der tief eindringende britische Philosoph erwarb sich dies Verdienst um seine Zeitgenossen und um alle späteren Naturforscher, als er im zweiten Teile seines neuen Organon folgende Sätze als Bedingung aller und jeder Fortschritte in der Erkenntnis des Wahren aufstellt. Der Mensch als Diener und Ausleger der Natur wirkt und versteht nur so viel, als er von der Ordnung der Natur entweder durch angestellte Versuche oder durch Beobachtung bemerkt hat. Hierüber hinaus weiß und vermag er nichts. Die Wissenschaft und die Macht des Menschen fallen in eins zusammen, weil die Unkunde der Ursache uns um den Erfolg bringt. Denn der Natur bemächtigt man sich nicht anders als dadurch, dass man ihr gehorcht. Und was in der Betrachtung die Ursache ausmacht, das dient in der Verrichtung zur Regel. Francis Bacon. Aus Neue Monatsschrift für Deutschland, historisch-politischen Inhalts. Berlin 1824. Kiebitz. Unergründliche Vielfalt. Mehr als ein Jahrhundert sollte vergehen, bevor die meisten Wissenschaftler sich Francis Bacons Thesen zu eigen machten und zu Sammlern und Jägern wurden. Waldkauz. Auch der Amateur konnte sich einen eigentümlichen Nachruhm in Gestalt eines Anfangsbuchstabens in der biologischen Nomenklatur sichern. Ein frühes Beispiel ist Monsieur Jean Nicot, dem bis auf den heutigen Tag die Schuld am Lungenkrebs in die Schuhe geschoben wird, weil er die Samen der Tabakpflanze nach Europa brachte. Mindestens 40 Tier- und Pflanzenarten tragen Alexander von Humboldts Namen. Mit unendlicher Geduld beugte Ernst Jünger sich über seine 30.000 Spezies umfassende Käfersammlung. Und Wladimir Nabokov war stolzer auf die Erstbeschreibung eines Schmetterlings als auf seinen literarischen Ruhm. Waldohreule. Diese rührende Hingabe kann auch erschreckende Züge annehmen. Ein Wiener Patrizier widmete sich jahrzehntelang der Syrinx, einer bestimmten Singvogelfamilie. Und um alle möglichen Varianten zu untersuchen, schoss er Dutzende dieser Vögel und präparierte ihre Stimmköpfe. Das gespenstische Exponat, das er hinterließ, ziert das Naturhistorische Museum in Wien. Ungeachtet all dieser Mühen ist an Vollständigkeit nicht zu denken. Da hat die Wissenschaft noch viel zu tun. Die Elster. Feldgrille. Langweilige Wissenschaft. Maulwurfsgrille. Der Biologe John Sulston saß 18 Monate lang vor seinem Mikroskop und studierte das Wachstum von Fadenwürmern, bis er herausgefunden hatte, wie sich jede einzelne Zelle in diesen Organismen entwickelte. Das hört sich ziemlich öde an, aber Sulston, der für seine Forschung mit dem Nobelpreis belohnt wurde, behauptete, es machte großen Spaß. Ich liebe es, durch ein Mikroskop zu blicken. Was Langeweile ist, lässt sich wissenschaftlich offenbar nicht exakt definieren. Fest steht aber, dass nur die zähesten Arbeiter im Weinberg der Forschung eine Chance haben. Nach Stephen Batterby. Let's face it, science is boring. Wie mag Aristoteles auf die Idee gekommen sein, der Mensch verfüge über 5 Sinne? 11? Oder 13? Käme der Sache näher. Auch wenn die Wissenschaft nicht von allen Notiz nimmt. Er behauptet, dass nichts Empirisches erkannt werden könne. Ich bat ihn, zumindest zuzugeben, dass sich kein Nashorn im Wohnzimmer befinde, aber er weigerte sich. Bertrand Russell über Wittgenstein. Jeder Mann hat ein Recht auf seine eigene Meinung, nicht aber auf seine eigenen Fakten. Daniel Patrick Moynihan. Auch wenn Gott die Vergangenheit nicht ändern kann, die Historiker sind dazu imstande. Samuel Butler. Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher. Und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit. Albert Einstein in Geometrie und Erfahrung, Berlin 1921. Einer der beiden Zähne des Narwals, das ist der linke, wächst und wächst. Das Tier misst von Mund bis zum Schwanz ganze 4 bis 5 Meter. Allein der Stoßzahn, der spiralig im Uhrzeigersinn gewendet ist, wird jedoch allein bis zu 3 Meter lang. Früher wurde der Narwal deshalb auch Seeeinhorn genannt. Und im Mittelalter war sein Zahn auch als Arzneimittel begehrt. Nur selten entwickelt sich der Stoßzahn bei weiblichen Tieren. Er wird nicht als Waffe gebraucht. Zwar kreuzen manchmal zwei männliche Tiere ihre Zähne wie Fechter, aber ohne dass es bei diesem Ritual zum Kampf käme. Man hat vermutet, dass der Zahn im Winter dazu dient, das Eis zu durchbrechen und Atem zu holen. Weil er sehr viele Nervenenden besitzt, käme er auch als Sinnesorgan in Betracht, um Salzgehalt, Temperatur und Druck des Wassers zu messen. Auch diese Hypothese konnte nicht bewiesen werden. Niemand weiß, wozu der Stoßzahn des Narwals dient. Martin Gardner, The Ambidextrous Universe. Es gibt keine unlösbaren Probleme. Alle Probleme sind lösbar. Nur nicht von uns. K.L. Parasitologe. Einsteins Rätsel. Erstens, es gibt 5 Häuser. Jedes mit einer anderen Farbe. Zweitens, in jedem Haus wohnt eine Person aus einem anderen Land. Drittens, jeder Bewohner hat ein anderes Lieblingsgetränk, eine andere Zigarettenmarke und ein anderes Haustier. Viertens, der Engländer wohnt im Roten Haus. Fünftens. Der Schwede hat einen Hund. Sechstens. Der Däne trinkt Tee. Siebtens. Das grüne Haus liegt links von dem weißen. Achtens. Der Bewohner des grünen Hauses trinkt Kaffee. Neuntens. Der Camelraucher hält einen Vogel. Zehntens. Der Besitzer des mittleren Hauses trinkt Milch. 11. Der Besitzer des gelben Hauses raucht Senior Service. 12. Der Norweger wohnt im ersten Haus links. 13. Der Dunhill-Raucher wohnt neben einem Katzenfreund. 14. Der Pferdehalter wohnt neben einem Senior-Service-Raucher. 15. Der Players-Raucher trinkt Bier. 16. Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus. 17. Der Deutsche raucht Rossmanns. Und 18. Der Dunhill-Raucher wohnt neben einem Wassertrinker. Frage: Wem gehört der Fisch? Zickzack, Wingsang, Tick-Tack, Hick-Hack, Bim-Bam, Piff-Paff, Misch-Masch, Schnick-Schnack, Schnipp-Schnapp, Flip-Flop, Kaki-Koka-Ritsch-Ratsch, Wingsang, Tipto, Trick-Track, Tick-Tack, Wirrwarr, Krimskrams, Lila, Klimbum, Hongkong, Klimbi, Dum-Dum, Dada, Rupsu-Keck mit Zickzack, Trara, Reim, Kunst, Zickzack, Singsang, Tick-Tack, Hick-Hack, Bim-Bam, Piff-Paff, Misch-Masch, Schnick-Schnack, Schnipp-Schnapp, Flip-Flop, Kaki-Koka, Ritsch-Ratsch, Singsang, Tipp-Top, Trick-Tack, Tick-Tack, Wirrwarr, Krimskrams, Lila, Klim-Bim, Hongkong, Klim-Bim, Drum-Bum, Dada, Ruckzuck, Heck, Meck, Zick-Zack, Rara, Plem-Plem, Kuckuck, Tam-Tam, Jojo, Dodo, Fifi. Zu, bom bom, dum dum popo, mimi, mama, papa, uhu, toto, mau mau, mau mau, dum dum, plem plem, husch husch, pipi, mini, gaga. Ritze ratze, diri dari, hula hula, walla walla, pinke pinke, ritze ratze, wischi waschi, wimmeltangel, tutti frutti, balla balla, larifari, halligalli. Eier, Papaya, simsalabim, klingeling, Hotzenplatz, schubidu, kittekat. Abracadabra. Kikiriki, kikiriki, kikiriki, tohuwabu. Risi, bisi, halli, galli, beri, beri, mucke, fuck, schubidu. Dalli, dalli, kuddel, muddel, schicki, micki, multikulti. Techtel, mechtel, etepetete, hokus, pokus, kunterbunt, kakerlack, ratzefatz, holter die polter, boogie, woogie, knick, knack, Tim mit Sissi. Riff, riff, hot spot. Hilly Billy. Billy. Mambo Jumbo. Palmo. Pop drum. Willy Nilly. Tit bit. Honky tonk. Humpty Dumpty. Helter Skelter. Couscous. Baba. Pompon. Kaka. Tutu. Frou Frou. Baby. Telke. Tonton. Shishi. Pelmel. Tit bish. Geben Sie mir Zivilisation, meine Liebe, und Sie können Ihre Kultur für sich behalten. Christopher Fry, The Lady is Not for Burning. Die Engländer erfinden endlich eine Maschine, die Maschinen erfindet. Dann sind sie fertig und unnütz. Jean-Paul, Ideengewimmel. Auch ein Detail zur Erziehung des Menschengeschlechts. In einem der Schlachthäuser von Chicago bewegten sich, vertikal aufgehängt und in ununterbrochener Bewegung, ausgeweidete Schweine an einer vollbusigen Negerin vorbei, die an der Kurve des Förderbandes stand. Mit einem Gummistempel hatte sie die von Kontrolleuren geprüften Tiere an bestimmten Stellen zu kennzeichnen. Mit einer weit ausholenden Bewegung klatschte sie den Gummistempel auf die weiße Haut. Vielleicht gehen wir von falschen Voraussetzungen aus. Für einen außenstehenden Beobachter war es aber doch ein merkwürdiges Gefühl, dass ein Geschöpf, das der menschlichen Gattung angehört, dazu erzogen werden muss, 8 Stunden lang an jedem Tag nichts anderes zu tun, als Tausende von Kadavern an 4 Stellen zu stempeln. Siegfried Gideon, Die Herrschaft der Mechanisierung. Alpozüchter, Alkoholmacher. Aalräucherer. Aalschnurfischer. Aalsticker. Abbauhauer. Abbeutzer. Abboller. Abbrecher. Abbrenner. Abbrucharbeiter. Abbügler. Abbürster. Berufsberatung. Bunker. Abdecker. Krumpfer sein. Abdecker. Wer möchte es nicht Abdecker. Gerne? Abdeckergehilfe. Schäumer werden Abdecker. Oder Backler. Abdreher. Tupfer. Zeckler. Wobbler. Schrämer. Einen Arbeitsplatz als Weifer oder Motzer finden. Sich umschulen lassen zum Schaurer, Reizler, Pitzler, Schleimer. Als zukünftiger Bugger. Als gelernter Raschler. Als tüchtiger Batscher sein Brot verdienen. Die Witzerei erlernen. Das Huckerhandwerk. Das Gautschgewerbe. Die Kunst des Klupperns, des Tollerns, des Pufferns. Vielleicht haben wir alle den falschen Beruf erwählt. Aalsticker müsste man sein oder Fünfersetzer. Und wenn es dazu nicht gereicht hätte, wäre uns immer noch die Halsmacher- oder die Köderinnenlaufbahn offen gestanden. Aber heute. Jetzt, wo es zu spät ist, fällt uns das Schlüsselverzeichnis für die Angaben zur Tätigkeit in den Versicherungsnachweisen in die Hände. Dieses Werk wird von der Bundesanstalt für Arbeit herausgegeben und kann nach Bedarf bei allen Arbeitsämtern kostenlos angefordert werden. Nachdruck, auch auszugsweise, ist für Veröffentlichung nur mit Quellenangabe gestattet. Eine Pflicht, der wir hiermit gerne Genüge tun. Auf den 292 Seiten dieser unentbehrlichen Schrift werden rundgerechnet 14.000 menschliche Tätigkeiten aufgeführt. Darunter viele Tausende, von deren Existenz wir uns bisher nicht hatten träumen lassen. Jede dieser Berufsbezeichnungen ist mit einer Schlüsselzahl versehen, damit in das emsige Durcheinander des Erwerbslebens ein wenig Ordnung einkehre. Hinweise auf Berufsaussichten werden nicht gegeben. Das Geheimnis, das viele der erwähnten Tätigkeiten umgibt, wird nicht enthüllt. Und von Arbeitslosigkeit ist in dem Werk keine Rede. Überhaupt versagt sich das Schlüsselverzeichnis jeden Hinweis, der die Qual der Berufswahl lindern könnte. Zu einer gründlichen Rezension des Buches sehen wir uns nicht in der Lage. Stichproben haben jedoch gezeigt, dass die angestrebte Vollständigkeit nicht ganz erreicht werden konnte. Abgeordnetenassistentin. Oh, Abgeordnetenassistent. Abgieße. Abgleicherin. Abgosse. Abgarter. Abgehänger. Abhäuter. Abhörer. Abholer. Abklärer. Abklopfer. Abkocher. Abkühler. Abkürzige. Ablader. Ablege. Ablagefrau. Ablauge. Ablauge. Ablehrer. Ableger. Ablese. Wir werden diese Zivilisation, die euch so lieb und teuer ist, zugrunde richten. Louis Aragon. Über die unaufhaltsame Verbesserung der Welt. Der Pessimist hat es leicht, ihm glaubt jeder, besonders wenn er Deutsch spricht. Wer behauptet, dass irgendetwas besser geworden sei, steht als Weißwäscher, Schönfärber, als Illusionist und Verharmloser da. Im besten Fall gilt er als naiv. Aber im Wiederholungsfall setzt er sich dem Verdacht aus, dass er in den Diensten irgendeiner Partei, einer Werbeagentur oder einer Lobby steht. Dass die Welt immer besser wird, ist also eine Behauptung, die ans Unverschämte grenzt. Wer ernst genommen werden will, tut so etwas lieber nicht. Schon aus dem einfachen Grund, weil die Welt größer ist als derjenige, der über sie redet. Deshalb ist es unklug, seine Beobachtungen zu globalisieren. Ergiebiger ist es, an ein paar Details zu erinnern, die bei vielen ernsthaften Leuten in Vergessenheit geraten sind. Dazu gehört der Besuch beim Zahnarzt. Es ist noch nicht lange her, da sind die Zähne den Leuten einfach ausgefallen, sobald sie über 40 waren. An einem norwegischen Fjord war noch in den 1950er Jahren ein vazierender Dentist unterwegs, der seine Patienten mit dem Ruderboot aufsuchte. Er führte einen Apparat mit sich, der an eine Nähmaschine erinnerte. Seine Assistentin musste treten, um den kreischenden Bohrer in Bewegung zu setzen, da es auf den abgelegenen Gehöften keinen Strom gab. Von lokaler Betäubung war bei seinem Handwerk natürlich nicht die Rede. Die Anästhesie aber ist eine menschenfreundliche Erfindung von grundstürzender Bedeutung. Wem ist der Lorbeer der Unsterblichkeit eher zu gönnen? Hegel und Einstein oder Horace Wells und William T.G. Morton? Da tut jedem Zartfühlenden die Wahl weh. Der eine war ein Dentist aus Hartford, Connecticut, der als erster Lachgas anwendete, der andere ein Kieferchirurg aus Boston, der seine Patienten mit Äther betäubte. Aber auch Charles Frederick Gerhardt, Felix Hoffmann und Heinrich Dreser sollen nicht vergessen sein. Die Pioniere der Acetylsalicylsäure, vulgo des Aspirins, dessen bescheidene, aber unentbehrliche Kraft bis auf den heutigen Tag so segensreich wirkt. Man wird einwenden, dass diese Großtaten schon einige Zeit zurückliegen und schon deshalb die Behauptung nicht rechtfertigen können, irgendetwas auf der Welt werde besser. Aber das ist es ja eben. Sobald sich irgendetwas einmal zum Besseren gewendet hat, ist alles Vorangegangene vergessen und das Erreichte gilt als Selbstverständlichkeit, als ein vom Himmel gefallenes Minimum, das jedermann zusteht. Diese Gedächtnisschwäche betrifft nicht nur den Sieg über das Zahnweh. Unsere Palliative können sich sehen lassen. Auch sozialpolitisch haben wir es wenigstens im westlichen Europa weit gebracht. Ich sage nur Flächentarifvertrag, Renten, Unfalls, Arbeitslosen, Kranken- und Pflegeversicherung, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld, 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld, Fort- und Weiterbildung, Antidiskriminierungsgesetze. Bravo! Wann und wo hat es so etwas in der Geschichte der Menschheit je gegeben? Es ist nicht leicht, sich mit all den Verbesserungen abzufinden, die man wehrlos über sich ergehen lässt. Am liebsten möchte man sie gar nicht wahrhaben, denn auf diese Weise bleibt einem der Vorwurf des Undanks erspart. Dem Politiker, der nur unser Bestes will, ist es unbegreiflich, dass wir ihn nicht wieder wählen. Der Manager wundert sich, dass wir ihm seine 30-Millionen-Abfindung nicht gönnen, obwohl er sich 80 Stunden in der Woche nicht nur am Schreibtisch, sondern auch im Firmenjet bemüht hat, das Schlimmste zu verhindern. Und auch der Kulturkritiker sieht nicht ein, warum wir schimpfen, obwohl wir eigentlich ganz zufrieden sind. Ja, warum wir sogar darüber schimpfen, dass wir zufrieden sind. Eines muss man den Pessimisten allerdings lassen. Provinziell sind sie nicht. Sie haben nicht nur die eigenen Breitengrade im Blick. Sie denken in größeren Dimensionen. Insbesondere haben sie stets die Verdammten dieser Erde im Auge. Die leben in einer Welt, die manche immer noch die Dritte nennen, obwohl uns die Zweite längst abhanden gekommen ist. Immerhin handelt es sich um die übergroße Majorität aller heute Lebenden. Unsere Medien wetteifern darin, uns ihre Misere vor Augen zu führen. Jeder, der sie bestreiten wollte, stünde als Menschenfeind da. Wer genauer hinsieht, macht sich schon verdächtig. Doch wird man vielleicht die Frage stellen dürfen, wie es in Lateinamerika, Asien und Afrika vor 100 oder 200 Jahren ausgesehen hat. Die Antwort wird nicht leicht fallen und sie wird nicht auf eine Seite passen. Wie war das mit dem Sklavenhandel? Wie viele Millionen Chinesen sind damals verhungert? Wie viele starben unter der Herrschaft Leopolds von Belgien im Kongo? Waren die fremden Gangster besser als die Einheimischen, die heute das Heft in der Hand haben? Besser geworden sind höchstens ihre Waffen. Vielleicht sollten wir uns vom Mythos der Dritten Welt verabschieden. Sierra Leone und Chile, Malaysia und Kolumbien lassen sich auf keinen gemeinsamen Nenner bringen. Selbst Nachbarländer wie Zimbabwe und Botswana unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Was man Modernisierung nennt, hat viele Gesichter. Der Fortschritt? Ein Witz. Man traut sich kaum, ihn zu erwähnen. Nur die Wissenschaft scheint noch an ihn zu glauben. Ihre Verheißungen sind so hemmungslos und furchterregend wie die jener politischen Utopien, die vor ein paar Jahrzehnten das Zeitliche gesegnet haben. Nur eines stört an ihnen, dass sie nicht umsonst zu haben sind. Aus diesem Grund verschließen die Optimisten ebenso wie die Pessimisten die Augen vor dem Paradox der Verbesserungen, das darin besteht, dass auf unserer Welt mit jedem Tag, wie nach einem ungeschriebenen Gesetz, alles gleichzeitig immer schlimmer und immer besser wird. Der fortschrittliche Mensch ist ein Spielball des Fortschritts. Das Wort Zeitgeist ist ein Oxymoron. Rede über die Eltern. Manche Eltern mögen ihre Kinder und manche Kinder mögen ihre Eltern. Dass das so unbedingt sein muss, kann ich nicht glauben. Und ihr glaubt's auch nicht. Die Welt ist voll von Eltern, die sich über ihre Kinder beklagen und von Kindern, die bis ins hohe Alter behaupten, ihre Eltern seien an allem schuld. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht haben die einen wie die anderen Grund genug für ihre traurigen Vorhaltungen. Der kann von Glück sagen, der es besser getroffen hat. Mir jedenfalls haben meine Eltern gefallen. Nie im Leben habe ich mir andere gewünscht. Alles Mögliche habe ich ihnen zu verdanken. Nur das, was mir an Schlimmem zugestoßen ist, habe ich mir selber eingebrockt. Ich kann euch das nicht erklären. Ich könnte es höchstens erzählen, wenn ich ein besseres Gedächtnis hätte oder wenn ich jünger wäre. Außerdem, jeder von uns Brüdern, wir waren 4 und 3 sind noch am Leben, jeder von uns hätte eine andere Geschichte zu erzählen. Einer hat es sogar getan und ein berühmtes Buch über eine Familie geschrieben, die man mit der unseren beinahe verwechseln könnte. Aber da kann jeder nur für sich selber sprechen, denn jeder hat seine eigene Kindheit und die kennen nicht einmal seine Brüder. Fest steht nur, dass unsere Eltern ganz eigentümliche Menschen waren. Ihr müsst euch vorstellen, dass sie es mehr als 60 Jahre miteinander ausgehalten haben, und zwar nicht, weil sie mussten, sondern weil es ihnen so gefiel. Ich fürchte, dass das nur ganz selten vorkommt. Diese Ehe hat schwere Zeiten überstanden. Die Diktatur, den Krieg, Krankheiten, Bomben und Trennung. 4 Kinder zu füttern, kann den beiden nicht leicht gefallen sein. Aber wir haben davon wenig gemerkt. Nie hat das Geld gereicht und trotzdem haben wir alles gehabt. Einen Tretroller zum Geburtstag, eine Dampfmaschine zu Weihnachten. Mein Vater hat einen wunderbar grün und schwarz lackierten Eisenbahnzug aus Holz für uns gebaut und eine kleine Hütte mit allem, was dazugehört, einem Türchen, 2 Fenstern und einen Schlot. Kinder vergessen so etwas nie. Wir haben gar nicht gemerkt, wie gut wir bei unseren Eltern aufgehoben waren. Mein Vater neigte nicht zu Gefühlsausbrüchen. Die Geselligkeit war nicht seine Sache. Er hing seinen eigenen Gedanken nach. Beklagt hat er sich nie, auch nicht, als er allein im zerstörten Nürnberg überwintern musste, als er verhaftet wurde und im Gefängnis landete. Ich habe mich oft gefragt, ob er seinen Beruf gemocht hat. Aber dass er am Ende auf ein Lebenswerk zurückblicken konnte, ist eine Tatsache. Wer hat dafür gesorgt, dass wir alle heutzutage von Kaufbeuren bis nach Berlin im Handumdrehen anrufen können? Das war Andreas Enzensberger. Natürlich hat er davon kein Aufhebens gemacht. Wenn man ihn danach gefragt hat, sagte er ironisch: Ich habe die Weimarer Republik erlebt, das Regime der Nationalsozialisten, die Militärregierung und die Bundesrepublik, aber telefonieren wollten sie alle. Sein Verhältnis zur Macht lässt sich in 2 Worten beschreiben. Er war völlig unbestechlich und er hat sich nie einschüchtern lassen. Vielleicht das Beste, was ich ihm verdanke, ist die sonderbare Freiheit, die er mir gelassen hat. Vorschriften zu machen, zu kontrollieren, was ich trieb, fiel ihm nicht ein. Ihr wisst ja, dass eine solche Erziehung in jenen Zeiten ganz und gar nicht üblich war. Und die Mutter hat es auf ihre Weise genauso gehalten. Was heißt das schon, Erziehung? Dazu brauchte sie keine Ratgeber. Sie wusste ganz genau, worauf es ankommt. Wir brauchten keine Angst zu haben, solange sie da war. Und für uns war sie immer da. Das war die Hauptsache. Sicherlich hat sie sich oft Sorgen gemacht. Aber sie hat darauf vertraut, dass wir mit unserem Leichtsinn, unserer Faulheit, unseren Abenteuern und Liebschaften schon selber fertig würden. An Predigten und Vorwürfe kann ich mich nicht erinnern. Es ist ja so eine Sache mit der Mutterliebe. Sie kann ein Kind bekanntlich auch ersticken. Wo warst du? Du hast wieder nicht angerufen. Was soll denn aus dir werden, wenn du so weitermachst? Nein, solche Sätze haben wir nie von ihr gehört. Toleranz ist gar kein Wort für diese Haltung. Eher muss es heißen Großzügigkeit. Ganz egal, wen wir ins Elternhaus mitbrachten, Freunde, Geliebte, Exoten und Hungerleider, alle waren ihr willkommen. Kommt herein, habt ihr schon gegessen? Das war ihre Rede. so selbstlos sein und doch sein Leben so einrichten, wie es einem passt. Das ist eine Kunst, auf die sich die wenigsten Menschen verstehen. Das zeigte sich auch, als die Kinder aus dem Haus waren, als der Vater nicht mehr lebte, als sie allein geblieben war. Die Brüder richteten ihr einen kleinen Hofstaat am Weiherweg ein. Wach bis zuletzt, ich kann's nicht anders sagen, kam sie mir vor wie eine Königin. Wohl dem, der solche Eltern hat. Kaufbeuren, 21. Mai 2008. Ich war einige Male in meinem Leben sehr unglücklich. Aber meine weißen Handschuhe habe ich niemals abgestreift. Jules Amédée Barbet d'Orvilly. Das Glück ist wie ein Brillengestell. Man sucht es, bis man darauf tritt, und dann ist es hinüber. Annette von Droste-Hülshoff. Der Theologe Eberhard Jüngel fragte seinen Lehrer Karl Barth, woran er arbeite. »Ich schreibe an meinen Memoiren«, antwortete er. »So tief bin ich gesunken.« Ein Jahr später trafen sich die beiden wieder. Barth erzählte, »Ich habe bei meinen Ahnen begonnen, aber je näher ich meiner Geburt kam, desto peinlicher wurde mir dieses Vorhaben. Und so habe ich es aufgegeben.« Nicht so Gilbert K. Chesterton, der 3 Monate vor seinem Tod eine Autobiografie fertiggestellt hat, wobei er zu folgender Einsicht kam. »Die Geschichte meines Lebens aufzuschreiben ist eine morbide und entwürdigende Aufgabe.« »Früher war ich eingebildet, aber jetzt bin ich perfekt.« Sgraffito in einer Berliner Herrentoilette, 1980er Jahre. Wer beeindrucken will, sollte sich mit fremden Federn schmücken. Die eigenen kommen einem allzu bekannt vor. Ich glaube nicht an die menschliche Seele. Ich habe nie an sie geglaubt. Ich glaube, die Menschen sind wie Handkoffer. Mit allerlei Dingen vollgestopft werden sie auf die Reise geschickt. Herumgestoßen, beiseite geschubst. Sie gehen verloren, werden wiedergefunden. Werden im nächsten Moment halb geleert oder voller gestopft denn je. Bis der letzte Gepäckträger sie schließlich auf den letzten Zug buxiert. Und dann rattern sie endgültig davon. Catherine Mansfield. Could have been worse. Hätte schlimmer sein können. Letzte Worte von Colonel Tavistock, Royal Horse Guards. Gottliebe. Besser gesagt, Potpourri. Mixtum Compositum. Mixtum Compositum. Mixtum Compositum. Complace. Oder schlicht und einfach. Album. Hörcollage nach dem gleichnamigen Buch von Hans Magnus Enzensberger. Bearbeitung Christiane Ohaus. Salmagundi. Zweiter Teil. Salmagundi. Es sprachen Hans Magnus Enzensberger, Guido Gallmann, Eva Gosiejewitz, Uta Halland, Sascha Maria X, Heidi Jürgens, Peter Kämpfe, Andreas Krämer, Theo Krämer, Mark Linden, Friedhelm Tock, Susanne Schrader, Anastasia Stichnot, Jürgen Uter, Willi Schwarz und Samuel Weiß. Komposition Michael Riesler, Akkordeon Jean-Louis Martinier, Klarinette Michael Riesler. Ton Klaus Schumann, Technik Christine Potschkat, Regieassistenz Wolfgang Sesko, Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen und Deutschlandradio Kultur aus dem Jahr 2011.